zur Pottblutwurst heißt, nennt sich in Kölle Flönz. Wo wir Blagen sagen, da sagt der Kölsche Penz. Doch eins haben wir gemeinsam, an Rhein und an Ruhr. Die Menschen, die hier leben, die sind ehrlich und nicht stur. Ob Kölsch, ob Alt, ob Pils, trink doch was du willst, das ist ganz egal. Ob Kölsch, ob Alt, ob Pils, trink doch was du willst, es ist doch Karneval. Ob Balaf oder Helau, nimm's nicht so genau, darauf kommt's nicht an. Was zählt ist wirklich nur, dass man an Rhein und Ruhr gemeinsam feiern kann. Der Kölsche, der fährt KVB und liebt seinen FC. Wir haben die Ruhrbahn und gehen zu RWE. Doch eins haben wir gemeinsam, das kriegst du auch nicht weg. Alle, die hier leben, haben das Herz am rechten Fleck. Ob Kölsch, ob Alt, ob Pils, trink doch was du willst, das ist ganz egal. Ob Kölsch, ob Alt, ob Pils, trink doch was du willst, es ist doch Karneval. Ob Balaf oder Helau, nimm's nicht so genau, darauf kommt's nicht an. Erzähl es wirklich nur, dass man an Rhein und Ruhr gemeinsam feiern kann. Egal aus welchem Land du kommst, nimmt man nicht so genau. Ob nun Mann und Mann, ein Paar oder Frau und Frau. Wir Rheinländer, wir Ruris, das hast du schnell erkannt. Wir sind herzlich offen und vor allem tolerant. Ob Kölsch, ob Alt, ob Pils, trink doch was du willst, das ist ganz egal. Ob Kölsch, ob Alt, ob Pils, trink doch was du willst, es ist doch Karneval. Ob Balaf oder Helau, nimm's nicht so genau, darauf kommt's nicht an. Erzähl es wirklich nur, dass man an Rhein und Ruhr gemeinsam feiern kann. Ob Kölsch, ob Alt, ob Pils, trink doch was du willst.